Kapellmeister, bitte, Herr Kapellmeister, bitte einen Tango. Herr Kapellmeister, bitte, Herr Kapellmeister, Ihren kleinen Tango. Sie sollen wissen, ich kann es nicht länger verschweigen. Ich träum vom Küssen, wenn Sie voller Leidenschaft geigen. Geigen, Herr Kapellmeister, bitte, Herr Kapellmeister, bitte einen Tango. So wie Sie hat mich noch nie ein Mann beglückt. Und alle Pärchen im Saal, selbst das Hauspersonal sind entzückt. Von ihrem Bogenstrich, genau wie ich. Im Café zum Stern spielen ein paar Herren abends verliebte Lieder. Und von nah und fern sehen sich paar Stern abends verliebte wieder. Tanze nach dem Tango-Lied, das der Geiger selber schrieb. Diese Melodie, die vergisst man nie. Einen Tango. So wie Sie hat mich noch nie ein Mann beglückt. Und alle Pärchen im Saal, selbst das Hauspersonal sind entzückt. Von Ihrem Bogenstrich, genau wie